Oh, wer gibt denn da immer... Hallo? Ey, du Hurensohn! Hallo? Ey, du Schenfuhr. Hallo, so redet man doch nicht! So redet man doch nicht! Ey, warte mal, jetzt rede mal ordentlich, okay? Pass mal auf hier, ja? Jetzt pass mal auf, Digga, ja, pass mal auf, Alter. Ey, ich hör dir nicht zu. Wenn du hier Schimpfwörter machst, dann setz ich die nicht ins Radio. Was? Wenn du Schimpfwörter sagst, setz ich die nicht ins Radio. Ist mir egal, Mann. Ja? Zu meinem Bruder. Was? Was machst du mit deinem Bruder? Was mit deinem Bruder? Ja, du machst meinen Bruder, du Mann. Ja, und? Ja, was, na und? Ich schick deine Mutter... Hey, komm, Junge, komm. Nicht so, mein Freund. Sowas geht schon mal gar nicht, ja? Weil so du, nicht. Erstens, du kannst meine Mutter gar nicht nehmen, weil sie ist verheiratet und hat 4 Kinder, ja? Nein, verstehst du? Nein, pass mal auf jetzt. Hör mal, bleib mal ganz ruhig. 10 mal bis 10, komm, Wusa, komm, sag mal Wusa. Nein, Mann. Doch, sag mal Wusa. Ey, komm, pass mal Wusa. Auf. Mann. Hör mal zu Wusa, ja? Generation. Was? Scheiße, alles. Was machst du? Scheiße. Was bist du denn? Nix, Mann, halt dein Maul, okay? Ja, du bist nix, aber sag mal. Nix, Mann, tu du Mann, fick dich. Sag mal. Nix. Was bist du denn für ein Landsmann? Hey, ich bin ein Iraner, Mann. Mein Bruder hat eben bei dir angerufen. Ja. Ja, und ja. Du hast ihn vor 400 Leuten dumm vorgestellt. Ja, nee, insgesamt 450. Ist mir egal, Mann. Ja, das ist ey, aber, das sind aber, Mann, das sind, ey, das sind, das sind aber ein, von 400 sind das ein Viertel mehr. Ey, warte mal. Das sind 40, das sind aber 50 Leute mehr. Na und, Mann, ist mir scheißegal. Ja, okay. Die scheiß 50 Leute, ja? Ja. Scheiß mir ein Arschloch. Ja. Ist wieder raus und steckst in einen ja, Mann. Du, guck mal, warum bist du denn so verdorben? Was, warum bin ich so verdorben? Ja, kannst... Was hast du mit meinem Bruder gemacht? Mit deinem Bruder? Dein Bruder hat bei mir angerufen und hat gesagt, er geht bei deiner Schwester immer an Po und so. Und Mann, ist doch scheißegal, was der kleine Junge macht, der ist 13 Jahre alt. Geht das schon wieder? Ja! Okay. Weißt du, wie alt ich bin, hä? Hä? Weißt du, wie alt ich bin? Ja, vielleicht 14,5. 14,5? Hä, bin ich 14,5? Hörst du mich an wie 14,5? Ja, okay, wie 15, hast recht, tut mir leid, Mann. 15? Hä? Junge, du machst einen großen Fehler. Ja, und? Ja, du wirst sehen. Ja, was passiert mir denn? Ja, du wirst sehen, deine Fresse wird bluten. Bluten? Ja. Wie doll denn? Aus welchen Poren denn? Was? Aus welchen Poren? Hey, willst du mich noch verarschen oder was? Denkst du, ich mach Spaß? Ja. Hey, lachst du auch noch so behindert? Ja. Ihr seid lustig mit eurer dummen Lache. Ja. JJ-Lache mit allen Lachen. Ja, wir sind voll lustig, oder? Hä? Wir sind auch voll die Lustigen, oder? Ey, ich schwöre, 2-2-1 wird dich ficken. 2-2-1 wird dich tot. 2-2-1? Ja. 2-2-1? Ja. Was ist denn 2-2-1? Ey, das sind meine Leute, Mann. Und ich schwöre, die sind offen. Und warum 2-2-1? Auseinander. Warum denn 2-2-1? Wieso denn nicht? Das gibt ja, was Scheißdreck an. Muss doch eine Bedeutung haben. Ja, hat eine Bedeutung. Ja, was denn? Von unserer Postleitzahl, du Fisch. Wo wohnst du denn? Hä? Wo wohnst du denn? Ja, das kann doch dir scheißegal sein, du wirst sehen, ich werde dich finden. Und W oder M? Was, W oder M? Geh weg mit deiner scheiß Behindertenfrage. Ja, sag doch mal. Hä? W oder M? Nix, Mann, nix W oder M. Ich bin nicht M und ich bin nicht W. Was bist du denn? Bist du Z? Was? Hä? Ich bin dein Tod, mein Junge. Ja? Ja? Ja? Ja. Oh, cool. Nett, dich mal kennenzulernen, Digga. Was? Aber woher kommst du denn? Aus welcher Stadt? Ja, Mann, ich... Aus welcher Weltmetropole, wo so eine Gangster wie du sind, wo wohnst du, mein Freund? Was? In welchem Ghetto wohnst du? Was, in welchem Ghetto? Ja, in... Auseinander, also 221, welches Ghetto ist das, Mann? Eine Weltmetropole bestimmt, so, weil du bist ja bestimmt Mafia und so. Erzähl mal! Ey, ich schwör dir eins, gell? Merk dir den Namen 221. Hey. Die werden dich töten. Yo. Nee, nix, yo. Erzähl mal! Was? Sag mal, welcher Stadt kommst du denn? Aus welcher Stadt? Ja. Heidelberg, Mann, Heidelberg. Wo ist das denn? Hä? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg? Ja. Cool. In Köln wirst du